herzlich willkommen zu Fadentext, einem Strick-Podcast, in dem ich meine aktuellen Projekte vorstelle, Designer und Anleitungen bespreche und Techniktipps teile. Hallo, da bin ich wieder. Wir haben mittlerweile Sonntagnachmittag und wie ihr vielleicht hören könnt, bin ich ein bisschen erkältet. Ich kann euch allerdings beruhigen, ich bin quasi schon wieder auf dem besten Genesungsweg. Meinem Hals geht es deutlich besser als noch vor 2-3 Tagen und ja, deswegen habe ich beschlossen, dass ich doch jetzt gleich direkt mal eine Folge aufnehmen kann. Warum nicht, ne? Ist auch richtig frühlingshaft irgendwie heute. Also die Sonne war heute ganz viel da und man merkt, dass das Licht zurückkommt. Das genieße ich gerade total. Also ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen was davon. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass es bei euch demnächst mal wieder ein bisschen sonnig wird. Ja, ich habe mich total gefreut darüber, dass ich auf meine letzte Folge sehr viel Rückmeldungen bekommen habe. Das hat mich auch ein bisschen erstaunt, weil doch eine relativ lange Pause einmal dazwischen lag. Ja, ich möchte mich bedanken bei Dini, bei Frau Leo, bei Jetzt kocht sie. Jetzt kocht sie hat ja zusammen mit ihrer Freundin aus Berlin, ihr Nick fällt mir gerade nicht ein, auch einen ganz tollen Podcast. Das ist der Frickelcast, hört da gerne mal rein. Ja, die hat sich auch bei mir gemeldet. Dann Stebo 79, Katrin aus Hamburg, Käthe, Julia 401, Wollmaus Claudia, Maggie Vienna, Schlumpfine, Lüdingbus und Reading 500B. Und so wie immer hoffe ich, dass ich auch diesmal niemanden vergessen habe. Ja, gut. Also ich war nach den vielfachen Feedback wirklich hochmotiviert, bald wieder zum Mikro zu greifen. Aber ja, die Erkältungswelle hat es ein bisschen verhindert. Aber dafür habe ich in der Zeit auch ein bisschen was handarbeiten können und da könnt ihr jetzt davon profitieren. Hoffentlich. Gut. Ja, ich würde eigentlich direkt einsteigen und mit meinen aktuellen Projekten anfangen. Was heißt, ich fange an. Weg mit dem Konjunktiv. Ja, aktuelle Projekte. Also ich habe jetzt, wie schon angedeutet, die große Erkältungspause genutzt und habe mir den Pullover von meinem Mann mal zur Brust genommen und habe da ganz beherzt daran weitergearbeitet. Für diejenigen, die das noch nicht wissen, ich bin ja jetzt schon länger an dem Projekt dran, aber gut, vielleicht hat sich's immer noch niemand gemerkt. Die Anleitung ist Redford von Julie Hoover und ist bei Brooklyn Treat erschienen vor 2 oder 3 Jahren. Das ist ein Männerpullover, der relativ klassisch ist im Schnitt. Der hat einfach eine glattrechte Oberfläche vorne und hinten und unter den Armen hat er nochmal 2 glatt links gestrickte Seitenteile und ist ein bisschen angeschrägt. Also die Nähte verlaufen ein bisschen asymmetrisch, was ihn eigentlich ganz hübsch macht. Ja, die der Stand von dem letzten Mal war, also ich hatte ja schon immer so ein bisschen mit der Wolle gekämpft, die ist eben sehr elastisch und ja, hat ihren eigenen Kopf, sagen wir das einfach mal so. Ich habe das mittlerweile akzeptiert. Der Stand vom letzten Mal war, glaube ich, dass ich alle Teile schon gestrickt hatte und auch gerade dabei war, die zusammenzunähen. Und ich habe mir dann auch einen ganz, ganz dunklen Sonntagvormittag genommen und habe einmal das Oberteil zusammengenäht. Das waren ja auch immerhin 4 Nähte. Also ich weiß auch nicht, wahrscheinlich sind andere schneller. Ich finde Nähen gar nicht schlimm. Ich bin nur echt extrem langsam und ich kriege irgendwann da so eine Nackensteife davon. Geht euch das auch so? Ich weiß nicht. Also das war ein bisschen langwierig, der Prozess. Auf jeden Fall hatte ich diese 4 Teile aneinander genäht, war alles schick. Und dann habe ich so eine Art Vorlagenpullover. Also ich habe einen Pullover aus einem Kleiderschrank und da vergleiche ich immer die Maße, ob ich da quasi noch so auf einem guten Weg bin. Und das hat eigentlich auch gepasst bei dem Oberteil. Aber natürlich haben die Ärmel diesmal nicht mitgemacht. Also ich habe gemerkt, dass die Ärmel zu eng waren. Ja, gut. Also es wundert mich mittlerweile auch nicht mehr. Wie gesagt, ich und die Wolle, das ist ein bisschen schwierig. Ich habe die Ärmel einfach nochmal gestrickt. Also ein Ärmel zu stricken geht auch relativ schnell, finde ich. Ne? Also es war irgendwie was schnell gemacht, pro Ärmel eine Woche oder so. Und dann habe ich die Ärmel eingesetzt. Ärmel einsetzen finde ich von sämtlichen Näharbeiten am frickeligsten. Ich hatte die sogar eine Größe größer gestrickt als den Rest, weil, warum, wieso, ich weiß gar nicht mehr genau. Weil die halt so eng waren und aber die Armkugel ja auf jeden Fall passen muss, ne? Ja. Also ich habe einfach eine Größe größer gestrickt, weil die Ärmel zu eng waren in der einen Größe. Und dann habe ich die nächsthöhere Größe genommen und da hatte ich das Gefühl, dass die Armkugel dann wiederum ein Ticken zu groß ist. Aber ich habe dann das Gefühl, dass man da beim Nähen doch noch relativ viel Spielraum hat und da auch gerne ein bisschen schlampern kann. Ich sage das jetzt mal leise, ne? Nicht, dass mich hinterher jemand zitiert. Ja, ich meine, solange man unter den Armen dann noch ist, geht das noch. Und auch ansonsten, wenn ihr das Gefühl habt, oder wenn ich das Gefühl habe, dass ich zu viel Stoff habe auf der einen Seite, also zum Beispiel, dass der Ärmel zu groß ist und das Armloch aber zu klein, dann mache ich das gerne beim Matratzenstich so, dass ich einfach an der Seite, wo ich zu viel Stoff habe, zwei Maschen auf einmal aufnehme aus den Randmaschen und dann an dem anderen Teil eben nur eine. Und so habe ich festgestellt, kann man schon ganz gut was ausgleichen, wenn man das nicht zu sehr übertreibt. Dann gibt es natürlich unschöne Raffungen. Ja, das Einnähen war okay. Im Nachhinein, was mich so ein bisschen stört, sind oben die Abnahmen an den Ärmeln. Die machen unschöne Falten, aber dafür kann die Ärmelnaht ja nichts. Also das war einfach nur am Design von der Armkugel hat das gelegen. Ja. Gut, also das gute Stück ist soweit fast fertig. Ich habe dann unten noch Rippenbündchen an die Ärmel dran gestrickt und auch unten an den Körper. Das hat mich dann doch motiviert, weil ich unten die Ärmelbündchen und den Körper, die Ärmel und den Körper habe ich direkt angefangen mit einem Provisional Cast On und habe dann später eben erst die Bündchen dran gestrickt. Aber wenn man immer alles in Teilen strickt und hat unten dann auch noch so ein Provisional Cast On da hängen, dann sieht das manchmal gar nicht aus, als ob man an einem Pullover strickt, sondern es wirkt immer so sehr handwerklich, so wie bei IKEA, wenn die Möbel noch alle auseinander geliefert werden und man hat alle Einzelteile da liegen und sieht den Schrank noch nicht vor sich. Und das habe ich jetzt gemerkt, als ich mal die Rippenbündchen dran gestrickt habe, dass es dann endlich mal auch in meinem inneren Auge, vor meinem inneren Auge mal ein fertiger Pullover war oder ein Pullover an sich und nicht irgendwie was, so ein ständiges Work in Progress. Ne? Das hat dann im Ganzen noch so ein bisschen einen Schub gegeben. Ja, und jetzt fehlt eigentlich nur noch oben das Halsbündchen. Also ich werde aus dem Halsbündchen dann noch Maschen aufnehmen und dann werde ich das dran stricken. Und dann ist der Pullover fertig, ne? Dann ist der Pullover fertig. Ja. Ja, ich kann es mir noch gar nicht vorstellen. Vielleicht passiert auf den letzten Meter noch was, ne, mit der Wolle. Aber ausgehen kann sie nicht mehr. Also ich habe noch genug. Ein Knäuel ist noch da. Und ich denke mal, beim Halsbündchen ist die Maschenprobe jetzt auch schon egal, oder? Nehme ich mal an. Hoffe ich. Ich möchte hier nichts vorwegnehmen. Okay. Ihr werdet euch vielleicht fragen, ob der Pullover passt. Ja, also sagen wir so, ich habe den Pullover schon mal eben immer an den schon vorhandenen Pullover immer mal so draufgelegt, um zu gucken, dass das passt. Und da ist er auch noch voll im Lot. Also ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, obwohl die Maschenprobe ja immer viel zu eng war und auch während des Strickens immer so ein bisschen zusammengeschnurrt ist, scheine ich es jetzt irgendwie hinbekommen zu haben, dass der Pullover hin vom allgemein von den Maßen passt. Aber Michael hat den sich noch nicht mal angezogen und da war er ein bisschen Spack. Gut, das könnte aber auch noch so ein bisschen an dem Winter jetzt liegen und also hat er gesagt, naja, mal schauen. Also ich werde auf jeden Fall den Pullover danach mal in die Waschmaschine schmeißen und ganz, ganz, ganz kräftig drauf rumtrampeln und ihn ganz schön spannen. Wobei ich gar nicht weiß, wie man so einen Pullover spannt, um ehrlich zu sein. Ich rolle den immer nur in so eine Handtuchrolle und trampel drauf rum. Und vielleicht kann ich da noch so ein bisschen was rausholen auf den letzten Metern. Ja, und wenn nicht, gucke ich mal. Also, ja. Wenn nicht, dann, was mache ich dann? Ich könnte ihn verschenken, wenn mir jemand einfällt, dem er passt. Und da weiß ich spontan niemanden. Und irgendwie wäre es mir auch ein bisschen unangenehm, plötzlich irgendwelche Männer aus dem Bekanntenkreis zu fragen, ob die irgendwie einen Pullover geschenkt haben möchten. So nach dem Motto, du, möchtest du vielleicht einen Pullover? Das wäre übrigens wirklich eine gute Frage, was man mit Sachen macht, die einem nicht mehr gefallen oder passen. Wie macht ihr das? Ich hab im letzten Jahr auch so einen Schal gestrickt, so ein langes Tuch mit so einem Farbverlaufsgarn und das sind so ein Zickzack-Chevron-Muster. Und das ist so pink und hellblau und an sich gefällt mir das immer noch total gut, aber ich habe jetzt festgestellt, dass ich das irgendwie nicht tragen möchte wegen der Farben und jetzt überlege ich, was ich damit machen soll. Also ich würde es eigentlich gerne verticken auf gut Deutsch und natürlich gibt es dann da so die üblichen Möglichkeiten bei Ravelry, aber ich frage mich, ob ihr noch irgendwie andere Ideen habt. Also letztes Jahr war ich mal in einem Wollladen und da hatten die am Wochenende eine Aktion, wo sie gesagt haben, okay, ihr könnt eure alten Pullover mitbringen und es gibt dann so einen Tauschtisch und man kann das dann irgendwie vertauschen oder verkaufen oder wie auch immer. Ich glaube, davon haben auch schon mal die Knitmore Girls erzählt und sowas finde ich eigentlich auch total spannend, weil ich glaube, da habe ich in der letzten Folge auch schon davon erzählt. Ich habe eben so einen Pullover, mit dem bin ich auch nur so semi zufrieden. Den würde ich eigentlich auch gerne weggeben, wenn jemand anderes damit glücklicher ist. Aber ist eben immer die Frage, in welcher Form man das macht. Auf der einen Seite möchte man es nicht komplett verschenken, weil man sich halt auch die Arbeit gemacht hat. Aber auf der anderen Seite merke ich auch bei Ravelry, es ist manchmal ein bisschen mühsam, da hin und her zu diskutieren mit Preis und Wolle und Arbeitszeit und lalala. Ich meine, die Arbeitszeit, die kann einem so eigentlich eh niemand geben. Und in dem Moment bin ich dann eigentlich immer so weit, dass ich am liebsten tauschen würde, weil das finde ich dann immer noch am fairsten. Und eine andere Partei hat dann vielleicht irgendwas, womit man selber nicht so viel womit die dann nicht so viel anfangen können. Naja, also das ist auf jeden Fall noch was, worüber ich dann meditieren kann. Ja. Ja, wie dem auch sei. Also so viel zu dem Pullover. Ich bin da sehr stolz auf mich, dass ich da so dran geblieben bin, weil es dann doch noch, ja, es war doch schon noch so ein bisschen Arbeit. Aber ja, insgesamt bin ich jetzt, wo er fast fertig ist, doch auch zufrieden mit dem Design, zumindest mit der Optik, also wie es aussieht. Ich habe schon mitbekommen, dass Julia vom Wollgespräche-Podcast den auch gerade für ihren Freund strickt und ja, Julia, der wird schön. Der wird schön. Jawohl. So, was habe ich dann noch gemacht? Ich habe für meine Schwester ihre Socken fertig gestrickt. Also die wollte mir im Gegenzug dafür noch Käse schicken. Die Socken habe ich vor 2-3 Wochen abgeschickt und sie hat auch schon angerufen und wollte sich bedanken und so, aber da war es dann auch schon so, dass ich so heißer war, dass ich eigentlich gar nicht telefonieren wollte. Auch auf jeden Fall scheint sie zu passen und ihr auch zu gefallen und das macht mich ganz zufrieden. Und dann war dann noch so eine Anfrage von einer Freundin. Ich hatte ihr vor 3 oder 4 Jahren, nee, ist schon länger her, 4 oder 5 Jahren, mal so Stulpen gestrickt, also Stulpen eben so abgeschnittene Handschuhe und die hatten ein total schönes Loppenmuster am Handrücken und jetzt hat sie mittlerweile ein kleines Kind und der hat sie jetzt wohl so ein bisschen, hat sie ein bisschen angebettelt, dass er doch auch so gerne solche Handschuhe hätte, weil er darin eben seine Finger frei bewegen kann. Und dann hat sie mich gebeten, ob ich die nochmal stricken kann. Und das Lustige ist, das Projekt für sie, das hatte ich damals gar nicht auf Ravelry eingestellt bei mir, bei den Projekten. Aber ich hatte Glück und habe das Muster dann noch gefunden. Ich musste kurz überlegen. Und dann habe ich einmal das Muster eben für ihn auch gestrickt. Ich habe dafür eine handgefärbte Wolle genommen, von der Freche Wolloase heißt die. Das war so ein Decay-Garn aus Merino. Die Freche Wolloase färbt ein total schönes Petrolblau, das ist mir schon öfter aufgefallen. Die macht in dem Blauspektrum ist die richtig gut. Und das war auch, ja, die Stulpen waren schnell fertig. Das war so ein, zwei Tage Projekt. Das war zwischenreihen eine sehr, sehr schöne Abwechslung zum Pullover, weil ich dann doch das Gefühl mal hatte, okay, ich kann schon noch stricken. Ich kann schon noch Sachen zu Ende machen. Das war sehr schön. Und ja, die waren auch schon verschickt. Und so wie sich das angehört hat, hat er sich da auch sehr drüber gefreut. Genau. Da wollte ich noch sagen zu dem Muster. Das nennt sich Regina Cable and Bobble Fingerless Mitts. Und wenn man sich das Pattern ansieht, das hat, glaube ich, noch gar nicht so viele Projekte. Die sehen auch nicht so schön aus an sich, aber wenn die Hand drin ist, also angezogen, sind die richtig, richtig schön. Das kann ich empfehlen. Guckt euch ruhig mal das Muster an. Das ist auch kostenlos. Und was mir aufgefallen ist, was ich nett finde, ist, obwohl es gemustert ist, sieht es sowohl mit sehr wilden Garnen, also mit sehr, sehr bunten handgefärbten Garnen, aber auch mit ganz neutralen Farben echt schön aus. Und weil ich ja jetzt auch nicht mal so eben einfach die Handmaße von einem 5-Jährigen hatte, habe ich dann nochmal eine Anleitung mir gekauft von einer Japanerin. Das habe ich gerade nicht parat. Das werde ich in die Shownotes schreiben. Die hat für 2 oder 3 Euro, also echt wenig Geld, eine sehr schöne Basic Anleitung geschrieben für Erwachsene bis Kinder, eben für so Fingerstulpen mit diesen abgeschnittenen Fingern und aber dann eben auch, wo man dann so eine Daumenklappe drum machen kann. Und die Anleitung fand ich sehr, sehr gut geschrieben. Ich fand das auch gut, dass es mehrere Größen gab und war sehr logisch. Ich habe noch überlegt, ob ich ihm da diese Daumenklappe quasi mit dazu stricken soll, aber ich habe gedacht, ach nee, ich lasse es, weil normale Handschuhe hat er schon und ja. Ja, und das war so ziemlich alles, was ich gewerkelt habe. Und dann pünktlich mit Anfang Februar habe ich angefangen, wie wild Anleitungen zu in meine Favorites zu schieben und habe auch parallel ganz, ganz viel online Wolle kalt geshoppt. Ich nenne das gerne kalt shoppen, wenn ich mir Wolle im Internet ansehe, aber die nicht kaufe, sondern die halt nur in meinen virtuellen Einkaufskorb quasi lege. Ja, das ist so eine richtig schlechte Angewohnheit, die ich wirklich gerne mal loswerden würde. Aber es ist so, jedes Jahr im Februar fällt mir das auf, dass ich verstärkt Anleitungen mir angucke, einfach bei Ravelry. Und dass ich eben auch ganz viel so virtuell Wolle irgendwie kalt shoppe, also nicht wirklich einkaufe, aber mir halt angucke und die, ja, das, ich glaube, das ist so, das liegt an den Farben, dass mir im Februar einfach doch so langsam der Winter ein bisschen auf den Geist geht und ich einfach gerne wieder Farben hätte und bunt und Frühling und lalala und dann geht mir das zu langsam. Ich fange auch immer pünktlich im Februar meistens schon an, mich viel dünner anzuziehen. Also ich weiß nicht, mein inneres Ich ist dann schon überzeugt, dass es ja doch Frühling ist und hole die leichten Jäckchen raus und die dünneren Oberteile, tja, und lauf ohne Unterhemd rum und dann, ja, bin ich halt erkältet, ne? So endet das dann. aber ich war fest entschlossen, nichts zu kaufen. Oder zumindest nicht so viel, weil ich ganz gerne meinen Stash klein halten möchte, weil ich das netter finde, wenn ich mir erst eine Anleitung aussuchen kann und dann noch die totale Entscheidungsfreiheit habe, welches gar nicht dazu haben möchte und da nicht immer unbedingt zu meinem Stash jetzt greifen muss. Ja, trotzdem habe ich mir bei Kalamat doch einmal ein kleines Set gegönnt. Das ist ein Kalamat, ist ja so eine, ja, so ein Outlet-Händler, sowas in der Art. Die kaufen in der UK aus den Fabrikbeständen oder aus den Industriespinnereien Reste auf und verkaufen die dann einfach an Handarbeiter. Und ich habe da so ein Resteset mir einfach gegönnt mit 4, 5 verschiedenen Farben von der Decay-Wolle. Und die besteht aus Alpaka, Merino, Cashmere und Seide. Und ist eben, also ist total schön, einfach weil es sind erstmal 5 Farben. Und dann sind die in sich meliert und haben nochmal so wie so Tweed-Noppen, so bunte Sprengsel mit eingesponnen. Also alleine zum Angucken habe ich mir das Set schon gekauft. So um es mal neben meinem PC zu legen und immer schön mal zwischendurch anzugucken. Ja, das habe ich gemacht. Das war jetzt auch nicht, das war schon okay. Das war jetzt auch nicht übermäßig teuer und naja, alles gut. Ja, und habe dann nebenher so noch ein bisschen schon mal Wolle gewickelt und so und habe das aber alles, also habe bewusst versucht, mich auf meine Finger zu setzen und nicht direkt was Neues anzuschlagen, weil ich wirklich einfach den Pullover fertig haben wollte. Und jetzt habe ich schon ein bisschen Wolle gewickelt und habe dieses Garnset einmal, ja, habe da irgendwie neulich mal so ein bisschen rumgespielt mit ein bisschen, mit einem Colorwork-Chart und habe jetzt einfach mal beschlossen, einen neuen Pullover anzufangen. Der Pullover nennt sich Ingrid und ist von Isabel Krämer. Der ist vor 2 Jahren rausgekommen und ist eine Mischung aus, Rundpasse und Raglan. Und ist eigentlich ein stinknormaler Pullover, hat aber halt nur oben an der oben an der Rundung und unten an der, im Bereich der Hüfte so eben so ein schönes Colorwork-Muster. Ich habe den jetzt aber erstmal nur angefangen und will mal gucken, ob das hinterher alles passt mit Maschenprobe, mit allem drum und dran. Das ist jetzt eigentlich nur mal so ein Versuch und ja, wenn das so passt irgendwie, wenn ich einmal zwischengewaschen habe und es passt so und gefällt mir, dann werde ich den vielleicht auch einfach weiter stricken. Aber ja, mir war halt so ein bisschen langweilig und dachte, ach nee, ich möchte jetzt echt mal was anderes haben und ich versuche es jetzt einfach. Ich habe gestern schon mal eine kleine Maschenprobe gestrickt und habe geguckt, wie die Farben so zusammenpassen und es ergibt sich eigentlich ganz schön. Oh ja, mal gucken, wie das läuft. Genau, so ist das im Moment, ja. Gut, dann geht das mal weiter mit Inspirationen. Also ja, Inspirationen, wenn ich jetzt, da könnte ich eigentlich, glaube ich, eine einzige Folge schon darüber machen, weil mir in den letzten 4 Wochen, mich hat so viel angesprungen, es war ganz furchtbar. ja, aber ich versuche trotzdem, mich kurz zu fassen und nur 2 oder 3 Sachen rauszupicken, weil es ja erstens ein Audio-Podcast ist und das wird, glaube ich, anstrengend für euch. Und ja, dann hebe ich mir das und den Rest lieber mal für später auf. Dann habe ich noch mehr für andere Folgen. Gut. Also das Erste, was mir echt gefallen hat und was ich auch aber direkt gekauft habe, das ist das Muster Open Skies von Marion Crivelli. Ich hatte die Designerin schon ein bisschen länger auf dem Schirm. Die hat sehr schöne Sachen, aber ich glaube, sie hat so auch ganz viele contiguous Oberteile und contiguous ist ja noch was, von dem ich bis dato noch nicht so überzeugt bin. Deswegen habe ich mir da noch nicht so viel gekauft. Sie hat sehr viele Oberteile generell mit schönen Lace-Mustern, die relativ feminin wirken und das finde ich sehr schön. Das Muster Open Skies an sich ist jetzt ein Raglan und wird von oben nach unten gestrickt. Und vorne am Ausschnitt hat er einen richtig schönen Lace-Einsatz, der wiederum in so einem V, also der Ausschnitt selbst ist ein schöner Rundhalsausschnitt, vielleicht sogar ein bisschen weiterer U-Boot-Ausschnitt könnte man das auch nennen. Und das Lace-Muster ist so ein kleiner Einsatz, der nicht zu tief blicken lässt, aber einfach schön verspielt wirkt. Und dann läuft unten über das Vorderteil noch eine gerade Naht, in so richtig mittig. Und unten am Bündchen und auch an dem Saum vom Pullover ist auch nochmal Lace, sind auch nochmal Lace-Einsätze. Und hinten am Rücken analog auch, einmal oben in der Form von einem Dreieck und eben dann unten am Saum. Ich selber habe das Problem, dass ich Lace schnell ein bisschen trutschig finde oder auch Oma-mäßig. Aber hier ist das irgendwie gar nicht. Der Pullover wirkt ziemlich modern. Der ist auch relativ körpernah geschnitten, also nicht ganz so oversized. Und ja, ich finde, damit ist es ein schöner, femininer Schnitt, den man gut auch bestimmt im Büro oder so anziehen kann. Also doch ein alltagstaugliches Teil. Ist ihr gut gelungen. Und den hätte ich eigentlich auch am liebsten sofort nachgestrickt, aber noch habe ich dafür die Wolle nicht da. Ja, das Muster ist auch, glaube ich, noch, ja, das ist noch reduziert. Bis zum 21. Februar gibt es 30% auf das Muster und da liegt man dann so um und bei ungefähr 4 Euro. Ja, ich habe mir die Anleitung eben gekauft und habe dann gemerkt, die hat 9 oder 10 Seiten, was ich relativ viel finde. Brooklyn Tweed hat aber ja auch schon 10 Seiten. Mir ist es immer ehrlich gesagt lieber, ich habe weniger Seiten, aber andere haben dann halt, andere meckern dann wieder, weil sie gerne mehr Erklärung hätten. Von daher ist es dann ein Luxusproblem. Auf jeden Fall hat die Anleitung so beim ersten Überfliegen sehr gut geschrieben, auf mich gewirkt, also sehr detailliert und ja, gut zu verstehen. So. Genau, das ist das eine, was ich besprechen wollte. Und dann das andere, das ist jetzt für euch auch ein alter Hut wahrscheinlich, aber ich bin mal wieder über Kim Hargraves gestolpert und vor allen Dingen über ihre gedruckten Publikationen quasi, also halt Magazine und Bücher, die sie rausgegeben hat. Da bin ich durch Zufall mal drüber gestolpert und die gefallen mir richtig gut. Und eines davon, das ist Grey, das ist 2017 rausgekommen, im August 2017. Jetzt staune ich doch ein bisschen, weil ich dachte, das wäre älter. Ja, in dem Buch oder in dem Magazin sind ungefähr 20 Anleitungen, so wirkt es auf den ersten Blick. Ja, es müssten ungefähr 21 Anleitungen sind es, genau, da steht das jetzt auch. Alle in grauer Wolle, wen wundert's. Ein paar kleinere Sachen, so wie eine Mütze oder auch mal ein Schal, aber auch sehr schöne Oberteile. Und was mir daran gefällt, ist, dass die auch feminin wirken. Ja, also ich versuche, oder ich habe, wie soll ich das formulieren? Ja, ich glaube, ich habe das ja auch schon in früheren Folgen bestimmt mal gesagt. Ich finde Oversize zwar schön, aber ich finde es irgendwie auch schön, wenn Oberteile trotzdem noch irgendwo ein bisschen Waist-Shaping haben oder auch mal gerne ein bisschen feminin trotzdem noch wirken und nicht zu kastig. Und da gibt es ein paar sehr, sehr schöne Pullover, die auch ein bisschen weiter geschnitten sind, aber die eigentlich sehr schön wirken von der Passform. Ein Beispiel ist Granite. Granite ist eine Strickjacke, die ein bisschen lockerer fällt und so eine Art Rippenmuster hat. Das mag ich übrigens auch sehr an Kim Hargraves, dass ihre Designs immer so understated sind, aber trotzdem schön. Also es wirkt nicht so wie ein langweiliger Rippenpulli, aber es hat schon noch so ein bisschen Stil. So, aber es ist auch nicht zu wild. Genau, ja, kann man schlecht beschreiben. Ja, ich mag einfach ihre Designs. So, genau. Also sehr schöne, also Granite ist eben eine schöne Strickjacke, die ein bisschen längerer fällt über die Hüfte. Das Model hat jetzt so einen Gürtel drum, deswegen sieht man das nicht ganz so gut, wie die ganz genau fällt, aber die macht eigentlich auch einen guten Eindruck. Und was finde ich noch besonders? Oh ja, Ponda. Es gibt so einen Pulli, der nennt sich Ponda. Und der ist mit aus Kid Silk gestrickt und hat oben am Ausschnitt ist der anscheinend, hat man das Garn anscheinend nur einfädig genommen. Dadurch, dass es so ein bisschen halbtransparent. Und für den Rest des Pullovers ist die Wolle anscheinend doppelt und da wirkt es so ein bisschen dichter. Das ist jetzt sehr, sehr elegant, würde ich mal sagen. Ich weiß nur nicht, wie sich so doppelt gestrickte Mohair-Wolle, denke ich mal, ist das ja. Ich gucke mal schnell nach. Ja, es ist 70% Mohair, 30% Seide. Ich bin mir nicht sicher, wie sich sowas trägt mit dauerhaft auf der Haut. Aber ich finde es sehr schön. Und ich weiß auch nicht, wo man sowas anziehen kann. Das wirkt schon fast ein bisschen sehr elegant. Ah, muss ich mal gucken. Ja, ich hätte aber gut Lust, es auch nachzustricken. Ja, also auf jeden Fall bin ich ganz doll angefixt von ihren Zeitschriften und Magazinen und werde mir vielleicht demnächst auch einfach mal eine gönnen, weil es sehr schön wirkt und auf mich den Eindruck macht, als wäre es jetzt auch nicht so eine Riesenstrickarbeit, sagen wir mal so. So. In den Techniktipps geht's mal wieder rund um mein Lieblingsthema und zwar Abnahmen und Randmaschen. Ja, okay. Also, ja, ich habe ja vorhin erzählt, als ich Michaels Pullover zusammengenäht habe, haben mir die Abnahmen oben an den Ärmeln nicht so gut gefallen. Man nimmt ja, wenn man eine Armkugel strickt und wenn man die flach einmal strickt, relativ viele Maschen unten ab, um eben so eine schöne geschwungene Kurve hinzubekommen und analog eben dazu am oberen Ende auch. Und am unteren Ende gibt es so eine schöne Art und Weise, Maschen abzunehmen, die ich gerne mache, weil die eine schöne betonte Abnahmelinie machen und das sieht eigentlich ganz nett aus. Und zwar ist das so, ich mache die Abnahmen immer, also ich stricke ja immer zwei Randmaschen sowieso glatt, damit ich das hinterher schön zusammennähen kann. Und wenn dann da zum Beispiel steht, also klar, wenn da steht, eine Masche abnehmen, dann mache ich eben Knit Two Together oder SSK, je nachdem, wie wir das alles schon kennen. Und wenn da jetzt aber zum Beispiel steht, nimm zwei Maschen ab, dann kette ich die nicht am Anfang ab, sondern ich stricke zwei Randmaschen und dann nehme ich eine zweite Nadel, nehme die nächste und wenn ich jetzt zum Beispiel eine links geneigte Abnahme machen möchte, dann nehme ich diese zusätzliche Nadel, schiebe da erstmal zwei Maschen, die ich ja abnehmen will, drauf, halte die Nadel vor meiner Arbeit und stricke dann immer eine Masche von der Extranadel zusammen mit der nächsten Masche auf meiner normalen Nadel ab. Und so mache ich das mit beiden Maschen und es gibt eine sehr schöne betonte Abnahme und eignet sich eben, wenn man zwei Maschen abnehmen möchte, analog wie bei einem SSK, eben links geneigt. Das sieht sehr hübsch aus. Wenn man das Ganze rechts geneigt machen möchte, dann hebt man eben die nächsten zwei Maschen auf eine extra Nadel, die dann hinter die Arbeit und strickt dann immer jeweils eine Masche von der Nadel, auf der man seine normalen Maschen hat, ab, zusammen mit der Masche auf der extra Nadel. Ja, und so kann man zum Beispiel auch, also man kann, wenn man ganz extrem ist, auch vier Maschen so ganz nett abnehmen, weil man, indem man das eben zweimal hintereinander macht. Ja, das ist eigentlich so eine ganz nette Methode, die ich ganz gerne benutze, wenn ich nicht unbedingt gleich am Anfang so ganz viele Maschen abketten möchte. Was ich, und benutze ich eigentlich gerne zum Beispiel am oberen Drittel von der Armkugel, weil das dann sehr schnell sehr doof aussieht, wenn man das zusammennäht, zumindest für mich. Genau. Dann habe ich jetzt mal geguckt, also in dem... Im Muster oder in der Anleitung für den Pullover für Michael schlägt Julie Hoover eine andere Abkettmethode vor, die mir noch neu war. Und da ist das so, da strickt man schon in der Vorreihe eigentlich nur bis zur Randmasche, wenn man abketten möchte. Also gesetzt den Fall, ich möchte jetzt drei Maschen abketten, dann stricke ich in der Vorreihe nur bis zur Randmasche. Die Randmasche lasse ich ungestrickt. Drehe meine Arbeit einmal um und dann hebe ich die Randmasche über die nächste Masche. Und wenn ich, dann ist schon eine Masche abgenommen und die anderen beiden Maschen nehme ich dann durch ganz normales Überziehen der Maschen wieder ab. An sich finde ich die Methode auch raffiniert und nett, finde ich nicht schlecht. Ich habe die auch gerne oben für den Halsausschnitt benutzt, aber ich habe das Problem gehabt, dass meine Randmaschen da relativ locker trotzdem geworden sind und löchrig. Und in löchrige Randmaschen nähe ich eben nicht so gerne. Ja, das ist mein ewiges Thema, das liebe Nähen, beziehungsweise wie man doofe Nähte schon von vornherein vermeidet. Genau, also man könnte natürlich gucken, dass man die Randmaschen dann, wenn man weiß, okay, ich muss da abketten, gleich schon am Anfang irgendwie in der Vorreihe richtig schön festzieht. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Whatever. Probiert es vielleicht mal aus. Ich werde es in den Shownotes verlinken. Für mich hat es nicht so gut funktioniert. Vielleicht funktioniert es aber für euch gut. Also ich habe jetzt mittlerweile schon so oft gemerkt, dass Sachen, die ich gerne mache, bei anderen gar nicht richtig gut funktionieren. Und das umgekehrt Sachen, die andere total blöd finden, bei mir total super sind. Genau. So, und jetzt komme ich noch zu Methode Nummer 3. Und die habe ich bei Tichiro gefunden. Tichiro hat ja mal einen Blog geschrieben. Da nennt sich auch Tichiro Net. Und also ich finde, ich bin immer noch ganz gerne da unterwegs, wenn ich mal nicht weiter weiß, gerade bei Oberteilen, weil da wird man doch immer noch fündig für den einen oder anderen Tipp. Sie hat auch einen total schönen, ein ganz schönes Skript geschrieben darüber, übers Pulloverstricken, und da stehen noch so einige nette Perlen drin, die ich gerne verwende. So, und sie hat jetzt den Tipp gegeben, gerade oben für die Armkugel, wenn ich weiß, ich muss da jetzt 3 oder 4 Maschen auf einmal abnehmen, und zwar in einer Reihenfolge, also das heißt Hinreihe 4 Maschen abnehmen, zurückstricken, nächste Reihe 3 Maschen abnehmen, zurückstricken und so. Das ergibt ja so Treppen, also man nennt das auch Stair-Step bei off. Das ergibt so unschöne Treppen, und sie hat den Tipp gegeben, doch analog einfach in den Rückreihen auch schon Maschen abzunehmen. Also wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, 4 Maschen abketten muss, dass man sich das am besten auch noch auf die Rückreihen aufteilt, um den Übergang einfach ein bisschen runder zu gestalten und nicht so eckig. Und das ist auf jeden Fall was ich dann bei meinem nächsten Pullover mal ausprobieren werde, weil ich glaube, das ist so die finale Lösung für mich, weil diese betonten Abnahmen, das habe ich vergessen zu erwähnen, die habe ich jetzt eben auch am oberen Ende von der Armkugel gemacht, und irgendwie sieht es blöd aus, macht irgendwie, ja, ist halt betont, man sieht das, aber es macht auch irgendwie ein bisschen unschöne Ecken, ja. Ja, also es war jetzt auch nicht so die Methode der Wahl, die ich eben ans Herz legen möchte unbedingt. Ja, aber vielleicht habt ihr dazu noch Ideen zu dem Thema oder Tipps, die würde ich dann, also nehme ich gerne entgegen. Ich merke auch, dass ich so langsam zum Ende komme hier mit dem Podcast. Es wird wieder mal eine kürzere Folge, aber ja, es ist ja nicht weiter tragisch, würde ich sagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören, für die vielen Rückmeldungen. Ja, eine Kleinigkeit, das Wollfest in Leipzig, das ist ja schon am 3. März. Ich denke, ich werde es nicht dahin schaffen. Ich habe mal geguckt bei der Bahn und es ist echt weit, Ich glaube, ich werde, also es wird nichts. Aber wer auch immer dahin fährt, dem wünsche ich ganz, ganz viel Spaß da. Es ist eine super Messe, ein richtig schönes Messegelände. Ich glaube, Edinburgh ist auch im März, oder? Also wer auch immer dahin fährt, dem wünsche ich auch ganz viel Spaß. Und ansonsten frohes Stricken, nicht so häufiges Ribbeln und für uns alle einen baldigen Frühling und viel Farbe auf den Nadeln. Bis dann, tschüss!